Abschnitt 1 von Heinrich von Ofterdingen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Heinrich von Ofterdingen von Novalis. Abschnitt 1. Zueignung. Du hast mir den edlen Trieb erregt, tief ins Gemüt der weiten Welt zu schauen. Mit deiner Hand ergriff mich ein Vertrauen, das sicher mich durch alle Stürme trägt. Mit Ahndungen hast du das Kind gepflegt und zogst mit ihm durch fabelhafte Auen. Hast, als das Urbild zartgesinnter Frauen, des Jünglings Herz zum höchsten Schwung bewegt. Was fesselt mich an irdische Beschwerden? Ist nicht mein Herz und Leben ewig dein? Und schirmt mich deine Liebe nicht auf Erden? Ich darf für dich der edlen Kunst mich weihn, denn du, Geliebte, willst die Muse werden und stiller Schutzgeist meiner Dichtung sein. In ewigen Verwandlungen begrüßt uns des Gesangs geheime Macht hienieden. Dort segnet sie das Land als ew'ger Frieden, indes sie hier als Jugend uns umfließt. Sie ist's, die Licht in unsere Augen gießt, die uns den Sinn für jede Kunst beschieden und die das Herz der Frohen und der Müden in trunkener Andacht wunderbar genießt. An ihrem vollen Busen trank ich Leben. Ich ward durch sie zu allem, was ich bin, und durfte froh mein Angesicht erheben. Noch schlummerte mein allerhöchster Sinn, da sah ich sie als Engel zu mir schweben und flog, erwacht, in ihrem Arm dahin. Ende von Abschnitt 1.